Jetzt tut mal den Schotti spielen von unserem Cross hier. Zweimal neben und zweimal rüber. Ja, Kumbrat, das gibt schon so langsam hin. Wir werden müssen heimfahren, morgen wird der Wammer noch lichter sein und kommen wieder, weil den Ofen müssen wir ausstecken, dass das wieder alles ins Bett kommt. Ja, und müssen essen. Das ist alles übrig geblieben, das bisschen, was übrig ist geblieben. Da ist ja nicht mehr viel Getränk. Für mich fahren ins Dorf und holen noch Getränk. Und morgen tun wir noch den ganzen Tag die Hochzeit weiterhalten. Das ist ein Akzent, so muss es sein, so ist es und so muss es bleiben. Hochzeit! Die Musik höre ich, denkt mir immer, ist das Leben doch doch so schön. Werden wir nicht vergessen, so jung kommen wir nicht zusammen. Immer zusammenhalten. Als immer das Leben so gut wie wir zusammenstehen, wollte Gott, wir sollen immer zusammen sein. Unser Kinder nicht die Musik vergessen, weil die Musik, wo wir da hören, heilen und tanzen, das ist was, wo wir drin steckt in was wir geerbt haben von unseren Eltern und das wollen wir weiter tun.